Bon dia, good morning, hello my friends. Guten Morgen, hallo meine Freunde. Now let's continue. Lasst uns fortfahren. We've been set apart to be God's separated, God's holy ones. Wir sind ausgesondert worden, um Gottes Ausgesonderte, Gottes Heilige zu sein. His blood has sprinkled us so that we can be obedient followers of Christ. Sein Blut hat uns besprengt, so dass wir gehorsame Nachfolger Christi sein können. Not obedient followers of our own desires. Nicht gehorsame Nachfolger unserer eigenen Wünsche. You know, sometimes we have to remind ourselves. Manchmal müssen wir uns selbst daran erinnern. How much it cost Jesus to buy us for himself. Wie viel es Jesus gekostet hat, uns für sich selbst zu kaufen. I think it's always good to remind ourselves what a high price Jesus purchased. Ich denke, es ist immer gut, uns daran zu erinnern, was für einen hohen Preis Jesus bezahlt hat. You know, he paid a high price that we can have an abundant life. Er hat einen hohen Preis bezahlt, damit wir ein Leben in Fülle haben können. But remember, he also paid a very high price so that he could have us for himself. Aber denk daran, er hat auch einen sehr hohen Preis bezahlt, damit er uns für sich selbst haben kann. Both are very important truths to remember. Beides sind sehr wichtige Wahrheiten, die wir nicht vergessen sollten. Now, I really like how he expresses the next statement. Mir gefällt sehr gut, wie er die nächste Aussage formuliert. Because it's a general greeting that we read in many epistles from Paul and also Peter. Denn es ist ein allgemeiner Gruß, den wir in vielen Briefen von Paulus und auch Petrus lesen. You know, and it's always expressed like this, grace and peace be with you. Welches so ausgedrückt wird, Gnade und Friede sei mit euch. But look. Aber schau. Here the Apostle Peter expresses it much more picturesque here in the Passion. Hier in der Passion drückt es der Apostel Paulus viel malerischer aus. And I think it actually comes way clearer to what the original meaning was. Und ich denke, dass es der ursprünglichen Bedeutung deutlich näher kommt. You know, I think in everything in Christianity there's always this danger. Ich denke, im Christentum besteht immer die Gefahr, that something that has been an important truth just becomes nothing more but a religious tradition. Dass etwas, das eine wichtige Wahrheit war, nur noch eine religiöse Tradition ist. And you know, in my personal opinion, meiner persönlichen Meinung nach, the phrase grace and peace be with you in many circles is just a tradition. Ist der Satz Gnade und Friede sei mit euch in vielen Kreisen einfach eine Tradition? It's like it's just a greeting that you do at the beginning of a service. Es ist nur ein Gruß, den wir zu Beginn des Gottesdienstes sagen. But in their world, in their culture, it wasn't just a greetings. Aber in ihrer Welt, in ihrer Kultur war es nicht nur ein Gruß. It had a very important meaning. Er hatte eine sehr wichtige Bedeutung. So look, here is how the Passion expresses it. Die Passion drückt es folgendermaßen aus. May God's delightful grace and peace cascade over you many times over. Möge Gottes herrliche Gnade und sein Friede immer wieder über euch herabfließen. Now, I want you to understand something. Ich möchte, dass du etwas verstehst. Peter is not asking God here to do something. Petrus bittet Gott hier nicht, etwas zu tun. Peter is not asking, may God give you grace and may God give you peace. Petrus bittet nicht, möge Gott dir Gnade und möge Gott dir Frieden schenken. No. Nein. Well, remember the context. Denke an den Kontext. Father has already chosen and destined you. Der Vater hat dich bereits erwählt und bestimmt. The Holy Spirit has already set you aside. Der Heilige Geist hat dich bereits abgesondert. The blood already has cleansed you and put you in a position where you can live by grace and peace. Das Blut hat dich bereits gereinigt und in eine Position gebracht, in der du aus Gnade und Frieden leben kannst. Now, in my research, studying and understanding, laut meinen Nachforschungen, Studien, nach meinem Verständnis, what Peter is saying is that he has the deep desire that this will be your continual daily experience. Sagt Petrus hier, dass es sein tiefer Wunsch ist, dass dies zu deiner ständigen täglichen Erfahrung wird. Look at it like this. Betrachte es folgendermaßen. God, or let's imagine that the richest man of the world. Stellen wir uns vor, der reichste Mann der Welt. He has given all of his wealth on my account. Hätte seinen ganzen Besitz auf mein Konto gegeben. Now, it's a difference if you say, may, whatever, whoever his name is, let's say Elon Musk. I really don't know who it is at the moment. Nun ist es ein Unterschied, ob du sagst, möge, wie auch immer sein Name ist. Sagen wir Elon Musk. Ich weiß wirklich nicht, wer es im Moment ist. It's a difference if you say, may Elon Musk give you all of his wealth today. Es ist also ein Unterschied, ob du sagst, möge Elon Musk dir heute seinen ganzen Reichtum schenken. Or if you say, may you experience the pleasure of enjoying all of Elon Musk's wealth today. Oder ob du sagst, mögest du heute das Erlebnis haben, den ganzen Reichtum von Elon Musk zu genießen. And this is what Peter is expressing. He's not asking God to do something. He's asking for you to experience something. Das bringt Petrus hier zum Ausdruck. Er bittet Gott nicht darum, etwas zu tun, sondern darum, dass du etwas erlebst. So, I want to challenge you with something. Ich möchte dich nun herausfordern. Are you consciously on a daily basis, hast du täglich bewusst accessing and living by God's delightful grace, Zugang zu Gottes wunderbare Gnade und lebst auch danach, and his incredible Shalom peace, und seinem einzigartigen Shalom Frieden, which means prosperity, health, victory. Das bedeutet Wohlstand, Gesundheit, Sieg, sins forgiven, Vergebung der Sünden, reconciliation with the Father, Versöhnung mit dem Vater. Is this something that you experience over and over and over again throughout your day? Ist dies etwas, das du im Laufe deines Tages immer und immer wieder erlebst? If you don't, you need to access that. Wenn nicht, dann musst du Zugang dazu finden. Never should we ask God for grace and peace. Wir sollten Gott niemals um Gnade und Frieden bitten. What we can ask God is this. Warum wir Gott bitten können, ist, that the Holy Spirit will open our eyes and give us the incredible wisdom, dass der Heilige Geist uns die Augen öffnet und uns die grenzenlose Weisheit schenkt. How can we access grace and peace on a daily basis? Wie wir täglich Zugang zu Gnade und Frieden finden können. That's God's desire. Das ist der Wunsch Gottes. And that was the desire that Peter expressed here too. Das war auch der Wunsch, den Petrus hier zum Ausdruck brachte. Think about the context. Denk an den Kontext. How can you be chosen, destined by the Father? Wie kannst du auserwählt und vom Vater bestimmt sein? How can you be set apart to be God's holy one? Wie kannst du abgesondert sein, um Gottes Heilige zu sein? How can the blood of Jesus have paid such an incredibly high price? Wie kann es sein, wenn das Blut Jesu so einen unfassbar hohen Preis bezahlt hat? And you don't experience on a daily, constant basis grace and peace. Dass du dann nicht täglich Gnade und Frieden erlebst. If you don't, something is wrong. Wenn dem nicht so ist, stimmt etwas nicht. And it's not wrong on God's part, it's wrong because you haven't grabbed hold of it. Das liegt nicht an Gott, sondern daran, dass du die Gnade nicht ergriffen hast. So let's learn to do that. Lernen wir, das zu tun. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.